1. Daich einen neuen Himmel und ein neue Erde erblickt, während der erste Himmel und die erste Erde bereits vergangen und das Meer existiert nicht mehr. 2. Ich sah auch die heilige Stadt, das New Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, die wie ein für ihren Mann geschmückte Braut vorbereitet war. 3. Daraufhin hört ich ein Lot Stimme vom Thron verkünden, sie, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen, wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird unter ihnen weilen. 4. Wird die Tränen von ihren Augen abwischen, und es wird weder Tod noch Leid, Geschrei oder Schmerz mehr geben, die früheren Zustand vergangen sind. 5. Der auf dem Thron sitzend erklärt, sie, ich make alles new. Anschließend befahle, schreib dies nieder, denn dies wird sind zuverlässig und wahrhaftig. 6. Weiterhin sprach zu mir, es ist vollbracht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das End. Dem distenden wird ich umsonst aus der Quell des Lebenswassers geben. 7. Wer sieht, wird dies als erben, ich wird sein Gott sein, und wird mein Sohn sein. 8. Hingegen werden Feiglinge, Ungläubige, Veren reinigte, Morder, Unzuchtige, Zauberer, Gottesdiener und Lügnerinnen Anteil im See erhalten, der von Feuer und Schwefel brennten den Zweiten Tod darstellt. 9. Einer der sieben Engel, die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen trugen, traten Minge Herren und Sprach, komm, ich wird dir die Braut zeigen, die Frau des Lams. 10. Im Geist trage mich auf einen großen und hohen Berg, wo mir die heilige Stadt Jerusalem zeigte, die von Gott aus dem Himmel herabkam. 11. Sie war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, und Glanz Arnulti dem kostbarsten Edelstein, einem Jaspis, der wie Kristall luktet. 12. Die Stadt besaß ein groß und hoch Mauer mit Zwölf Toren, auf denen Jewels ein Engel stand und die Namen der Zwölf Stamm Israels geschrieben waren. 13. Dies Tor waren gleichmäßig verteilt, drie im Osten, drie im Norden, drie im Süden und drie im Westen. 14. Die Stadt Mor ruht auf Zwölf Grundsteinen, auf denen die Namen der Zwölf Apostel des Lams eingraviert waren. 15. Der Engel, der mit mir sprach, hielt ein goldenes Messrohr, die Stadt, ihr Tor und ihr Mauer zu vermessen. 16. Die Stadt war wirkig angelit, wo bei ihr lange der Breitint sprach. Amass die Stadt mit dem Rohr auf Zwölftausend Stadien, ihr lange, Breitint hoch waren identisch. 17. Die Mauer Masse auf 100 Viren Wiesigellen, was dem Mass 1 Menschen oder 1 Engels in sprach. 18. Die Mauer war aus Jaspis Erbor, waren die Stadt selbst aus reinem Gold bestand, das wie Klaas Glas workte. 19. Die Grundstein der Stadt Mor waren mit verschieden in Edelsteinen geschmückt, der erste war Jaspis, der zweite Saffir, der dritte Chalcedon und der vierte Smaragd. 20. Es folgten der fünfte Sardonyx, der sechste Sardion, der siebente Chrysolith, der achte Beryl, der neunte Topaz, der zehnte Chrysopras, der elfte Hyacinth und der zwölfte Amethyst. 21. Jeds der Zwölf Tor bestand aus einer einzigen Pol, und die Hauptstrasse der Stadt war aus reinem Gold, das wie durch sichtiges Glas glänzte. 22. Einen Tempel sah ich in der Stadt nicht, die der Herr, Gott der Allmächtige, und das Lamm selbst Tempel waren. 23. Die Stadt benötigt weder Sun noch Mond zur Beleuchtung, denn die Herrlichkeit Gottes erluchtet sie, und das Lamm war ihr Lucht. 24. Die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihr Pracht und Ehre in sie bringen. 25. Ihr Tor werden tagsüber niemals gesklossen, die es dort kein Nacht gibt. 26. Man wird die Herrlichkeit und die Reichtümer der Nationen in sie hinentragen. 27. Nichts an Reins wird Gemmels in die Stadt gelangen, auch niemand, der Graul oder Lugen praktiziert, Sundern oder Schleslich Jean, deren Namen im Lebensbuch des Lams verzeichnet sind.